Wir bringen die Kriminalserie Maigret und von Georges Simenon. Heute Abend Maigret und sein Revolver. Ist Maigret bei euch? Nein. Laboratorium? Ist Maigret bei euch? Nein. Sittenpolizei? Ist Maigret bei euch? Nein. Rettungsstelle? Ist Maigret bei euch? Nein. Leichenhalle? Ist Maigret bei euch? Nein. Psychiatrische Abteilung? Ist Maigret bei euch? Nein. Mordkommission. Kommissar Maigret? Ja? Ich verbinde. Bist du's? Ah, guten Tag, Frau Maigret. Ich wollte dich nur fragen, ob du zum Mittagessen nach Hause kommst. Weshalb willst du das wissen? Es wartet hier jemand auf dich. Wer? Ein junger Mann. Er sagt, er möchte dich persönlich sprechen. Ich werde so um 12 hier fortgehen. Adieu. Adieu. Chef, da ist die Dame mit den Drohbriefen wieder. Was für Drohbriefe, Jean? Na, die schon 3-4 Mal hier war und immer Drohbriefe kriegt. Ist Lucas noch da? Ja, ich sage ihm, er soll ja nicht sagen, dass sie spinnt, wie es letzte Mal. Ja, ja. Noch was? Oh, schöner, ruhiger Tag heute. Haben Sie einen Augenblick Zeit für mich, Chef? Mensch, was machst du in Paris? Ja, der Inspektor Lotti. Ah, ich bin nur kurz hier und wollte bei der Gelegenheit gerne mal wieder die Luft des Hauses schnuppern und Ihnen die Hand drücken. Können wir in der Brasserie Dauphine einen Schnaps zusammen trinken? Auch 2 Überraschungen stehen. Ich muss nach Hause, werde erwartet. Gut. Ein Uhr, Maigret. Schon eins? Wartet der junge Mann immer noch? Nein, jetzt ist er fortgegangen. Du... Ja, was ist denn? Warst du heute Morgen, ehe du zum Dienst gingst, im Salon? Da gehe ich doch freiwillig nie rein. Warum? Ach, die Schublade, in der du deinen Revolver aus Amerika liegen hast, stand offen. Willst du damit sagen, dass mein Revolver verschwunden ist? Ich werde es dir erklären. Komm, setz dich hin und iss. Es ist ein bisschen stark, dass du einen Fremden hier reinlässt und... Wenn du ihn gesehen hättest... Wie alt? Höchstens 20. Was für ein Typ? Ein sehr gut aussehender Junge. Ich weiß nicht, wie ich ihn beschreiben soll. Weißt du, kein Sohn aus reichem Hause, aber jemand, der sich zu benehmen weiß. Ach, und er hatte bestimmt geweint. Hast du ihn allein gelassen? Ich musste mich doch um das Mittagessen kümmern. Wann ist er gegangen? Das weiß ich eben nicht. Wieso? Ach, ich habe Zwiebeln gebraten und da habe ich die Küchentür zugemacht, damit nicht die ganze Wohnung danach riecht. Na, und als ich kurz nach 1:30 wieder in den Salon kam, um ihn zu bitten, sich noch ein bisschen zu gedulden, da sah ich, dass er bereits fort war. Oh. Bist du mir böse? Ach, was? Er sah wirklich nicht wie ein Dieb aus. War der Revolver geladen? Nein. Dann ist es wohl doch nicht so schlimm. Hallo, Jean-Vier. Ruf doch mal alle Waffengeschäfte in der Stadt an und frag, ob jemand bei Ihnen Munition für einen Spezial Smith & Wesson 45 gekauft hat. Wenn er noch nicht da war, soll man ihn festhalten und die nächste Polizeiwache benachrichtigen. Ich bin 3 wieder im Büro. Vergiss nicht, heute ist Mittwoch. Wir sind heute Abend zu Pardons eingeladen. Und dazu habe ich, purer Zufall, ein Weinchen aufgetrieben. Na, Sie werden ja sehen. Oh nein, nein, nein, danke, ich nicht. Oh. Ich werde ja schon von einem Glas beschwitzt. Einen kleinen Schluck nur. Aber Frau Maigret. Also, zum Wohl. Wohl sein. Bitte nehmen Sie doch noch, liebe Frau Maigret. Danke, danke. Ich verstehe nicht, wieso Lagrange nicht gekommen ist. Wer ist das? Ein ehemaliger Mitschüler von mir. Sein Vater war Baron. Wäre Ihnen doch recht gewesen, Maigret. Ja. Seit 2 Jahren ist er mein Patient, wollte Sie unbedingt kennenlernen. Na, warum rufen Sie ihn nicht an? Weil er kein Telefon hat. Ach so, wohnt er in der Nähe? Gleich hier um die Ecke, Rue Popincourt. Bin neugierig, was er eigentlich von Ihnen will. Er sammelt alle Artikel, die über Sie erscheinen. Der gute Lagrange ist Diabetiker. 2 jede Woche kommt er her. Er ist sehr auf seine Gesundheit bedacht. Ist er verheiratet? Gewesen. Seine Frau ist schon lange tot. Was macht er? Finanzberater. Ziemlich unsichere Geschäfte wahrscheinlich. Es geht ihm, naja, so, so. Hat er Kinder? Ein Mädchen und einen Jungen, für den er gerne eine feste Stellung finden möchte. Ach, ich verstehe es einfach nicht. Was denn? Dass Lagrange nicht gekommen ist. Er hat mich doch extra noch angerufen, ob Sie auch bestimmt kämen. Hallo, wer ist denn da? Entschuldigen Sie, Maigret, dass ich Sie in Ihrem Büro störe. Gestern habe ich Ihnen doch von Lagrange erzählt. Heute Morgen bin ich auf meiner Besuchstour bei ihm gewesen. Ach, Sie sind's, Dr. Pardon. Ja, ich hätte Sie jetzt nicht angerufen, wenn meine Frau mir nicht, als Sie weg waren, die Geschichte von dem jungen Mann erzählt hätte. Von welchem jungen Mann? Ja, mit dem Revolver. Ihre Frau hat meiner Frau erzählt, dass gestern Morgen doch... Ja, und? Hören Sie zu. Lagrange hat mir erst gar nicht geöffnet, aber ich wusste ja von der Concierge, dass er zu Hause war. Schließlich macht er doch auf. Er war im Nachthemd ganz verstört, er sei so krank gewesen, er hätte nicht kommen können. Zufällig fragte ich ihn, ob sein Sohn nun Arbeit habe. Da begann er zu weinen und schließlich kriegte ich heraus, der Junge sei weg, fortgegangen. Das ist alles? Ja, ich dachte nur... Es wäre natürlich ein Zufall, wenn es gerade der junge Mann wäre, der... Ja, ja, ja. Was denken Sie darüber? Bis jetzt nichts. Wo wohnt er? Rue Popincourt 37b. Ah. Ich wusste gar nicht, dass meine Frau die Geschichte mit dem Revolver erzählt hat. Es ist jedenfalls gut, Doktor, dass Sie mich angerufen haben. Was ist? Wo wollen Sie hin? Ich möchte zu Herrn Lagrange. Dritter Stock. Ist er zu Hause? Wenn der Doktor heute früh bei ihm war, wird er wohl zu Hause sein. Dritter Stock. Ein Augenblick, bitte. Guten Tag. Hat Dr. Pardon Ihnen gesagt? Ich bin Kommissar Maigret. Ja, ich habe Sie gleich erkannt. Bitte treten Sie ein. Danke. Dr. Pardon hat uns gestern gesagt, wir würden die Freude haben, Sie kennenzulernen. Ja, ich glaubte... Lagen Sie zu Bett? Zu Bett, ja, ja. Wann hat das angefangen, dass Sie sich schlecht fühlten? Ich weiß nicht, gestern. Ist es das Herz? Ja, alles, alles überhaupt. Das Herz auch. Sie machen sich Sorgen wegen Ihres Sohnes. Ist er noch nicht wieder nach Haus gekommen? Nein, noch nicht. Sie wollten mich gern sehen? Ja, ich hatte zu Dr. Pardon gesagt... Ihres Sohnes wegen? Meines Sohnes. Nein, ich wusste ja noch gar nicht. Sie wussten nicht, dass er Sie verlassen würde? Verlassen? Er ist nur nicht nach Hause gekommen. Seit wann? Seit gestern Morgen. Hatten Sie eine Auseinandersetzung? Mit Alain habe ich nie eine Auseinandersetzung gehabt. Und was wollten Sie mit mir besprechen? Ach, ich wollte Sie einfach gerne kennenlernen. So, weiter nichts. Ihr Sohn ist noch verschwunden. Vielleicht hat er es einfach so gemacht wie seine Schwester. Wie hat es denn seine Schwester gemacht? Als sie 21 wurde, genau auf den Tag... Da ist sie, ohne ein Wort zu sagen, mit all ihren Sachen fortgegangen. Ein Mann? Nein, sie arbeitet in einem Wäschegeschäft an den Champs-Élysées. Es ist mir peinlich, Herr Maigret, dass Sie sich herbemüht haben. Es ist alles so unordentlich hier. Aber ich kann Ihnen auch gar nichts anbieten. Es wäre vielleicht besser, Sie in ein Krankenhaus zu bringen. Nein, nein, bitte das nicht. Ich möchte hier bleiben. Und auf Ihren Sohn warten? Ja, ich weiß nicht. Können Sie mir keinen Hinweis geben, wo wir Ihren Sohn finden? Leihen Sie mir doch eine Fotografie von ihm. Ich weiß gar nicht, ob ich noch eine habe. Hier vielleicht in der Kommode. Ist er das? Ja, das ist er. Das ist eine Aufnahme vom vorigen Jahr. Aber das Foto, das braucht nicht in die Zeitungen zu kommen. Man soll überhaupt nichts unternehmen. Ich bin sicher, das wird sich aufklären. Ich bringe Sie ihn heute Abend oder morgen wieder. Aber das hat doch Zeit. Warten Sie. Bemühen Sie sich nicht, ich finde schon hinaus. Ich muss ja doch wieder abschließen. Auf Wiedersehen, Herr Lagrange. Auf Wiedersehen, Herr Kommissar. Und seien Sie mir nicht böse. Weswegen? Na? Sie sollten ab und zu hinaufgehen und nach ihm sehen. Er ist sehr krank. Krank? Gestern Abend, als ich glaubte, er wolle heimlich ausziehen, war es nicht. Was? Er ist gestern Abend ausgegangen? Er war sogar gesund genug, um zusammen mit einem Taxichauffeur einen großen Koffer herunterzuschleppen. Wann war das? Oh, gegen 10 Uhr abends. Ich hatte schon gehofft, die Wohnung würde frei, aber er kam ja wieder. Mit dem großen Koffer? Nein. So pünktlich heute zu messen. Ich habe eine gute Nachricht für dich, Frau Maigret. Kein Selbstmord in ganz Paris. Dein junger Mann hat sie also nicht. Ich habe da übrigens ein Foto. Ist er das? Wie bist du an das Bild gekommen? Ist er das? Natürlich ist er das. Woher hast du's? Ich war gerade bei seinem Vater. Bei dem Mann, von dem Dr. Pardon gestern gesprochen hat? Ja, Lagrange. Ist es also doch... Sein Sohn, ja. Na und? Was sagt der Vater? Nichts. So weißt du nach wie vor nicht, warum der Junge den Revolver mitgenommen hat. Um ihn zu benutzen wahrscheinlich. Sie haben mich gerufen, Chef? Ja, Lücker. Gib mir mal die Büchse mit dem Tabak. Tabak. Hier, Chef. Danke. Ich hab was für dich. Gib dieses Foto mit dem jungen Mann drauf ins Atelier. Die sollen davon so viel Abzüge machen, wie für die ganze Pariser Polizei nötig sind. Wie lange dauert das? Jetzt ist es 2. Hm. Um 3 können es sämtliche Funkstreifenwagen haben, eine Stunde später alle Polizeiwachen. Gut. Weiter. Sieh dir bitte alle Taxis an, die im Viertel Popincourt Nachtdienst haben. Was soll ich fragen? Ob einer von Ihnen gestern Abend gegen 10 Uhr einen großen Koffer aus einem Haus in der Rue Popincourt 37b abgeholt hat. Ich möchte wissen, wo er ihn hingebracht hat. Weiter nichts? Ja. Und frag auch, ob er seinen Fahrgast dann zurückgefahren hat. Gut, Chef. Jean! Ja, Chef. Noch nicht zu Mittag? Soll ich die Brasserie Dauphine? Ja, hab schon zu Hause. Ruf mir einen Dienstwagen. Ich muss zum Champs-Élysées in ein Wäschegeschäft. Ja, Chef. Guten Tag. Sie wünschen, mein Herr? Ich suche ein Fräulein Lagrange. Das bin ich selbst. Was wollen Sie von mir? Kriminalpolizei, Kommissar Maigret. Wer hat Ihnen gesagt, dass ich hier arbeite? Ihr Vater. Wissen Sie, dass er krank ist? Das ist er immer gewesen. Ihr Bruder ist verschwunden. Wundert Sie das nicht? Mich wundert nichts mehr. Warum nicht? Weil ich zu viel erlebt habe. Was erwarten Sie eigentlich von mir? Haben Sie Feuer? Ja. Bitte. Danke. Was wollen Sie noch von mir wissen? Wie alt sind Sie? 21 Jahre und 7 Monate. Dann haben Sie also vor 7 Monaten das Haus Ihres Vaters verlassen? Nennen Sie das ein Haus? Halten Sie Ihren Bruder für fähig, einen Mord zu begehen? Warum nicht? Jeder ist dazu fähig. Sie möchten sich wohl gerne interessant machen. Haben Sie immer in der Rue Popincourt gewohnt? Wir haben sogar einmal am Bois de Boulogne gewohnt. Aber es dauerte nicht lange. Es ging bei uns ewig auf und ab, bis wir schließlich ganz in der Patsche saßen. Wo wohnen Sie? Ganz in der Nähe. Hier haben Sie meine Telefonnummer. Es war immerhin ganz interessant für mich, Sie kennenzulernen. Man macht sich so eine Vorstellung von den Leuten. Ich danke Ihnen. Nicht nötig. Und machen Sie sich keine Sorgen um Alain. Warum nicht? Nur so. Ich habe den Eindruck, auch wenn Sie Maigret sind, müssen Sie noch viel lernen. Was ist los, Jean? Lucard von der Gare du Nord angerufen. Von der Gare du Nord? Ja, er wartet dort, Bahnhofskommissariat. Zentrale? Geben Sie mir das Bahnhofskommissariat Gare du Nord, Inspektor Lucard. Ich verbinde. Hallo, Herr Maigret. Der Koffer ist hier. Hast du ihn geöffnet? Das wollen die nicht. Wer? Die Leute von der Gepäckaufbewahrung. Sie verlangen den Hinterlegungsschein oder eine amtliche Verfügung. Ist was Besonderes dran? Ja, es stinkt. Wenn das keine Leiche ist, ist der Koffer mit verdorbenem Fleisch vollgestopft. In einer halben Stunde hast du die Verfügung. Dann bring den Koffer ins Laboratorium, dort triffst du mich. Janvier! Ja, Chef? Janvier, nimm dir jemand und geh zur Rue Popincourt Nummer 37b, dritter Stock. Da wohnt ein gewisser François Lagrange. Zeigt euch aber nicht. Der Mann ist ziemlich groß, wabbeliges Gesicht, sieht krank aus. Hier, nimm ein Foto des Sohnes mit. Was soll ich damit machen? Nichts. Wenn der Sohn zufällig kommt und wieder weggeht, so verfolge ihn unauffällig. Sieh dich vor, er ist bewaffnet. Gut, Chef. Zentrale? Bitte rufen Sie den Erkennungsdienst an und Dr. Pohl vom Gerichtsmedizinischen Institut. Ich bitte ihn in einer halben Stunde ins Laboratorium. Lucard, machen Sie den Koffer auf. Das ist André Detail. Der Abgeordnete? Kein Zweifel. Sein Bild war ja dauernd in der Zeitung. Wann ist der ermordet worden, Dr. Pohl? Können Sie das sagen? Nicht heute. Kaum gestern. In einer Stunde kann ich Ihnen genau sagen. Lucard, hol Untersuchungsrichter Rateau. Todesursache ist ein Revolverschuss aus nächster Nähe. Soweit ich es beurteilen kann, kleinstes Kaliber. Die Kugel ist durch das linke Auge in den Schädel eingedrungen, sitzt noch drin. Guten Abend, Herr Rateau. Ja. Oh mein Gott, das ist ein Detail. Ja. Der Staatsanwalt hat mich vorhin orientiert. Aber das ist der Teil. Inspektor Lucard hat den Koffer gefunden. Erst bei der Öffnung hier erfuhren wir, um wen es sich handelt. Wer hat das getan? Glauben Sie an ein politisches Verbrechen? Nein. Eine Frauengeschichte? Ich weiß es nicht. Haben Sie einen Verdacht? Das werde ich morgen wissen. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Kann ich jetzt die Leiche haben zur Autopsie? Ja, natürlich. Rufen Sie mich an, Maigret, selbst in der Nacht, sobald Sie etwas Neues wissen. Ab 9 Uhr bin ich morgen in meinem Büro. Lucard, wie spät? Gleich 10. Geh nach Hause schlafen. Aber schlaf leicht, vielleicht brauche ich dich noch. Jederzeit, Chef. Werden Sie sich die ganze Nacht mit dem Fall befassen? Das kann sein. Ruf Dr. Pardon an. Er möchte sofort aufs Präsidium kommen. Ich erwarte ihn. Platz, lieber Doktor. Dankeschön. Tja, die Sache ist ernst. Zuerst eine Frage. Ja? Ist Lagrange wirklich krank? Krank ist er. Er leidet seit mindestens 10 Jahren an Diabetes. Drüsenstörungen von klein auf. Wir nannten ihn auf der Schule immer Elefantenküken. Haben Sie schon mal daran gedacht, dass er simulieren könnte? Lagrange hat gestern Abend, während wir bei Ihnen waren und er wegen seiner Krankheit, wie er sagte, nicht kam, ein Taxi geholt und mit Hilfe des Chauffeurs einen Koffer aus seiner Wohnung heruntergetragen, in dem die Leiche André Deltails lag. Er hat diesen Koffer dann auf der Gare du Nord zur Aufbewahrung gegeben. Sind Sie mit ihm befreundet? Befreundet? Nein. Aber Sie haben Sympathie für ihn. Naja, sagen wir Mitleid. Würden Sie mich begleiten, wenn ich jetzt zu ihm gehe? Ja, natürlich. Wo ist er? Zu Hause. Er weiß noch nichts. Rue Popincourt 37B, nichts Neues, Chef. Wo ist dein Kollege? Den lasse ich in den Hof bewachen. Die Concierge? Die kümmert sich nicht um uns. Schläft. Tausch den Posten, geh du in den Hof. Der Doktor und ich gehen jetzt hinauf. Ja. Hab dich bereit. Wer ist da? Kommissar Maigret. Oh, Herr Kommissar, so spät noch. Haben Sie Alain gefunden? Oh, Herr Doktor. Guten Abend, Doktor. Erlauben Sie, dass wir eintreten. Bitte schön. In Anbetracht Ihres Gesundheitszustandes wollte ich nicht ohne Ihren Arzt kommen. Ich nehme an, Sie werden sich nicht widersetzen, dass er Sie untersucht. Er hat mich doch erst heute Morgen. Er weiß doch, dass ich krank bin. Sie legen sich jetzt wieder ins Bett und er wird Sie noch einmal untersuchen. Bitte, Lagrange. Machen Sie Ihre Brust frei. Ja. So. Jetzt drehen Sie sich um, bitte. Atmen. Aha. Papiere verbrannt. Tiefer atmen. So, ja. Husten. Nun, Doktor. Mit gutem Gewissen glaube ich sagen zu können, dass er in der Lage ist, auf Ihre Fragen zu antworten. Haben Sie gehört, Lagrange? Wissen Sie, warum ich hier bin? Wir haben den Koffer gefunden. Ich behaupte nicht, dass Sie André Deltal ermordet haben, aber ich weiß, dass Sie seine Leiche in dem Koffer zur Gare du Nord transportiert haben. Ihr Sohn ist auf der Flucht. Wenn er der Mörder ist, werden wir ihn bald fassen und Ihr Schweigen nützt ihm nicht das Geringste. Ist er es nicht, dann ist es für seine Sicherheit besser, wir wissen es. Er ist bewaffnet. Die Polizisten, die ihn suchen, sind davon unterrichtet. Antworten Sie endlich. Schlagen Sie mich nicht. Was sagen Sie? Schlagen Sie mich nicht! Sie haben nicht das Recht, mich zu schlagen! Ich habe gar nicht die Absicht, Sie zu schlagen, das wissen Sie ganz genau. Sie haben nicht das Recht! Nein! Nein, ich will nicht, dass Sie mich schlagen! Hört das jetzt auf! Lassen Sie mich los! Wollen Sie ruhig sein? Sie werden damit nichts erreichen, Maigret. Glauben Sie, dass er wirklich an einer Gehirnstörung leidet? Dazu müsste man ihn beobachten lassen. Hören Sie zu, Lagrange, Sie sind kein Kind mehr. Und Sie sind auch nicht verrückt. Heute Morgen waren Sie es nicht. Und vorhin waren Sie so klar, dass Sie immerhin die Energie aufgebracht haben, kompromittierende Papiere zu verbrennen. Ich will nicht, das war nicht schlecht. Ich habe Sie nicht geschlagen, ich werde Sie nicht schlagen. Wollen Sie mir jetzt antworten? Sie dürfen mich nicht schlagen, Sie dürfen mich. Ich habe einen Verhaftungsbefehl, der auf Ihren Namen lautet. Wenn Sie mir nicht antworten, werde ich Sie ins Gefängnislazarett bringen. Nur nicht schlagen. Dr. Pardon kann Ihnen bestätigen, dass man dort feststellen kann, eindeutig, ob jemand simuliert. Also antworten Sie. Nur nicht mich schlagen. Nicht mich schlagen. Komm hier! Bitte nicht. Kommt darauf! Bitte nicht schlagen. Sie können sich anziehen, wenn Sie wollen. Wenn nicht, werden Sie so, wie Sie sind, weggebracht. Nein, ich will nicht. Ich will nicht, dass Sie mich schlagen. Kommt rein. Jean-Vier, ihr bringt ihn in die psychiatrische Abteilung. Nein. Legt ihm für alle Fälle Handschellen an. Nein. Wickelt ihn in eine Decke. Los, komm. Nein! Entschuldigen Sie, Dr. Pardon, dass ich Sie da hineingezogen habe. Was werden Sie tun? Mit Lagrange soll sich die psychiatrische Abteilung befassen. Ich muss jetzt den Sohn haben. Glauben Sie, dass er den Mord noch dazu mit Ihrem Revolver? Nein. Wenn Alain den Mord begangen hätte, dann musste er nicht noch meinen Revolver stehlen. Der Mord war nämlich am Dienstag, der Diebstahl am Mittwoch. Hallo? Kommissar Maigret. Herr Kommissar, hier ist die Polizeiwache vom Faubourg Saint-Denis. Wachtmeister Lecoeur. Herr Kommissar, es ist wegen des jungen Mannes, dessen Foto wir bekommen haben. Ich habe hier einen Herrn, dem soeben in der Rue Maubeuge, nähe Gare du Nord, die Brieftasche geraubt worden ist. Es handelt sich um einen Industriellen, ja, aus der Provinz, aus aus Clermont-Ferrand. Ja, aus Clermont-Ferrand. Er ging durch die Rue Maubeuge. Ungefähr vor einer halben Stunde. Als plötzlich jemand aus dem Dunkel auf ihn zusprang und ihm einen Revolver unter die Nase hielt. Ein junger Mann. Er hat unter Zittern gesagt, Ihre Brieftasche. Ein Anfänger. Ja, sehr richtig, ein Anfänger. Die Gelernten sagen ja, deine Brieftasche. Ja, ich habe dem Herrn das Foto gezeigt. Er glaubt es wiederzuerkennen. Einwandfrei. Also da bin ich ganz sicher. Geben Sie sofort Funkspruch an alle Polizeiwachen und Streifenwagen. Jedes Attentat mit bewaffneter Hand oder jeden Attentatsversuch der letzten 24 Stunden Kommissar Maigret melden. Sofort, Herr Kommissar. Ja, bitte Feuer. Ja. Ein Polizist möchte Sie sprechen. Herr Kommissar, ich weiß nicht, ob Sie das interessieren wird. Gestern Mittag, Donnerstag, ich hatte Streifendienst am Boulevard Richard Wallace. Da ist aus dem Haus Nummer 7 ein junger Mann herausgekommen. Ich habe nicht weiter auf ihn geachtet, aber dann ist aus demselben Haus die Concierge herausgekommen und hat mir erzählt, er ist an ihrer Loge vorbeigegangen, ohne nach jemand zu fragen. Zu wem wollen Sie, hat sie gerufen. Da hat er sich ganz erschrocken herumgedreht und hat was gestottert, vom im Haus geirrt und ist schnell weggelaufen. Danke. Jean, ja, schön. Schnell einen Wagen zum Boulevard Richard Wallace Nummer 7. Ja, gut. Herr Maigret persönlich? Ich wollte Ihnen nur dieses Foto zeigen. Ist das der junge Mann, den Sie gestern auf der Treppe überrascht haben? Ja, das ist er. Aber er hat sie nicht bedroht. Nein, er hat sich nicht gerührt. Aber ich hatte eine so komische Beklemmung in der Brust. Haben Sie eine Mieterliste? Ja, habe ich. Hier ist die Liste. Danke. Erdgeschoss kommt nicht in Frage, denn dann ging ja die Treppe rauf. Und erster Stock? Da wohnt Frau Mettetal, eine reizende Dame, die mit ihrem Sohn hier lebt. Sie sind seit 2 Monaten in der Schweiz, die beiden. Zweiter Stock, Jeanne de Bulle. Eine alleinstehende Frau? Alleinstehend, ja. Sie ist übrigens gestern Mittag nach England abgereist. Ach. Wann denn? Gegen 23:30. Ganz überraschend, sie hatte auch ihr Mädchen gar nichts gesagt. Gegen 23:30? Und kurz darauf war der junge Mann hier? Ja, Georgette, das ist ihr Mädchen, war nämlich ganz überrascht. Mittags liegt ihre Herrin sonst immer noch zu Bett. Sie schlief auch noch, als sie angerufen wurde. So, sie wurde angerufen? Ja. Und gleich darauf hat sie Gare du Nord angerufen und eine Platzkarte für den Express nach Calais bestellt. Darf ich mal telefonieren? Aber bitte, kommen Sie rein. Dort hinten in der Ecke. Danke. Gare du Nord, hier Kriminalkommissar Maigret. Sagen Sie, fährt außer dem Mittagszug auch ein Nachtzug nach Calais? Sie ist ja mittags gefahren. Ja, aber der junge Mann hat sich erst kurz vor Mitternacht das Geld geholt auf der Rue Maubeuge. Hallo? Ja? Aha, um 0.13 Uhr? Express bis Calais. Dort 17:30 Anschluss ans Fährboot nach England. Danke. Darf ich nochmal? Aber selbstverständlich, Herr Maigret. Hallo, Janvier, ich bin's. Ruf die Hafenpolizei in Calais an. Gib ihr Personenbeschreibung von Alain Lagrange. Warne Sie vor seinem Revolver. Sie sollen vor allem das Fährboot 17:30 kontrollieren. Danke. Ja, haben denn Madame de Bühl und der junge Mann, wie heißt er noch, haben die denn etwas miteinander zu tun? Das werden wir bald erfahren. Ob ich jetzt zu Georgette hinauf kann? Ja, sie ist oben. Aber nehmen Sie sich in Acht. Sie ist ein schönes Mädchen und sie liebt schöne Männer. So. Fräulein Georgette, ziehen Sie doch lieber etwas über. Sie werden sich verkühlen in Ihrem dünnen Pyjama. Ich glaube nicht. Gut, dass Sie gekommen sind, Herr Kommissar. Ich graule mich so allein in der Wohnung. Ein Cognac? Danke, nein. Wirklich kein? Kennen Sie den jungen Mann hier auf dem Foto? Nie gesehen. Seit wann sind Sie bei Frau de Bühl? Seit sie hier wohnt. Fast 2 Jahre. Wer hat Frau de Bühl angeläutet, als sie sich plötzlich entschloss, nach London zu fahren? Weiß nicht, sie hat keinen Namen gesagt. Kommen oft Männer zu ihr? Männer? Jeden zweiten Tag ihr Masseur. Sehr häufig ihr Finanzmann. Die ist nämlich sehr reich. Woher, weiß ich nicht. Sie hat viele Freunde, aber mit denen telefoniert sie nur und verabredet sich für den Abend. Sie geht ja jeden Abend aus. Und dann schläft sie bis in den Nachmittag. Haben Sie hier nie einen gewissen François Lagrange gesehen? Der alte Schleicher. Entschuldigen Sie, der Spitzname stammt nicht von mir, sondern von der Chefin. Wie oft kommt er her? Na, jede Woche einmal ungefähr. Und lässt sich immer als Baron melden. In der letzten Woche war er sogar an einem Tag 2-mal hier. Um welche Zeit? Meistens kommt er so vormittags um 11. Den Baron duzt sie sogar. Wie einen alten Komplizen? Genau so. Ach, kommen Sie, ich will Ihnen etwas zeigen, was Sie wundern wird. Den Salon kennen Sie ja nun, wenn Sie nicht nur mich angesehen haben. Sie werden sich wirklich erkälten. Nur keine Angst, ich laufe gern so nackig rum und Sie werden beinahe mein Typ. Komisch, wie oft man sich die berühmten Leute ganz anders vorstellt. So, jetzt passen Sie auf. Moment, ich mache Licht. Sonst fürchten Sie sich noch vor mir. Na, was sagen Sie? Ein Büro? Tja, als ob es gar nicht zur Wohnung gehörte. Hier sitzt sie jeden Nachmittag. Was ist in dem Safe? Wissen Sie es? Da schließt sie nachts ihren Schmuck ein. Dann sind Akten drin, Papiere und ein kleines rotes Notizbuch, das ihr sehr wichtig scheint. Wieso? Sie sieht sehr oft nach und schließt es immer weg. Und das hier? Das ist nur ein privates Telefonbuch mit ihren wichtigsten Adressen. 5 Banken immerhin. Puyma? Der Metzger. Dallin? Der Schuhmacher. André D? Weiß nicht, sie telefoniert in letzter Zeit viel mit einem André. André Deltail? Weiß nicht. Also ich muss jetzt einen Cognac haben. Sie nicht? Danke, nein. Ich will Sie nicht länger stören. Schade. Kommen Sie noch mal wieder? Das ist möglich. Adieu, Fräulein Georgette. Viel Glück. Hallo. Psychiatrische Abteilung. Nachtschwester Ilse. Ihr Kommissar Maigret. Schwester, ich wollte wissen, wie geht's Lagrange? Lagrange hat viel geweint. Jetzt schläft er. Danke, Schwester. Na, wie steht's, Chef? Hat er gestanden? Nichts, Jean-Vier. Ich muss wissen, ob der Junge wirklich den Zug nach Calais genommen hat. Weshalb soll er ihn genommen haben? Um jemanden zu treffen, der auch nach England gereist ist. Hilf mir nachdenken. Am Mittwoch stiehlt der Junge einen Revolver und besorgt sich Munition. Woher wissen Sie denn das? Also das weiß ich. Am Donnerstag geht er zum Boulevard Richard Wallace Nummer 7 und eine halbe Stunde vorher erhielt dort Jeanne de Bühl, die seinen Vater kannte, einen Telefonanruf, auf den hin sie in aller Hast zur Gare du Nord fuhr. Ziel England. Der Junge erfuhr das, hatte kein Geld für die Fahrkarte, machte den Überfall und fuhr dann mit dem Geld ebenfalls. Moment, Jean-Vier. Zentrale. Schnelle Bourget, den Flughafen. Verbinde. Dass ich daran nicht gedacht habe. Hallo? Hier, Maigret. Fliegt bei Ihnen nachts eine Maschine nach London? Um 12:45. Bitte sehen Sie in die Passagierliste. Lagrange. Moment, bitte. Alain Lagrange, ja, hier. Danke. Er ist geflogen. Hier kommt die Hafenpolizei Calais. Ich verbinde. Hallo, Maigret. Ja, Herr Kommissar, wir haben auftragsgemäß alles genau überprüft. Ein Lagrange ist nicht... Weiß ich inzwischen. Habt ihr eine de Bühl? Jeanne de Bühl? De Bühl? Moment. Ja. Welche Adresse in England hat sie angegeben? Wo Hotel Savoy. Danke. Zentrale. Geben Sie mir schnell Hotel Savoy, London. Verbinde London, Hotel Savoy. Hängen Sie bitte ein. Na, jetzt bin ich ja neugierig. Hotel Savoy, Reception. Pariser Kriminalpolizei, Kommissar Maigret. Please, can you tell me, has a person called Jean de Bulle angekommen? Arrived. Arrived yesterday? What name, please? Can I understand you? Jean de Bulle. Well, sir, apartment 605. Tell me, has a person called Monsieur Alain Lagrange arrived this night? No, sir. Maybe he has taken a wrong name. Well, all passports will be controlled every night by the Alliance police, sir. Thank you. Ich fliege nach London. Mensch, mit meinem Englisch. Jean-Vier, verständige Scotland Yard, Sie sollen Frau de Bulle überwachen und verhindern, dass Alain Lagrange sie trifft. Gib Ihnen sein Foto mit Bildfunk und sag Ihnen, dass ich komme. London. I hope you had a pleasant flight. Ich war super ausgezeichnet. May I help you with your baggage? Hello, Maigret. Ja, hello, Mr. Pike. Sie holen mich ab. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? 4 Jahre seit Amerika. Ja, als Ihnen die FBI einen Revolver zum Andenken schenkte. Ja, richtig. Übrigens, ich soll Ihnen diese Notiz geben. Alain Lagrange ist heute Morgen ohne Gepäck im Hotel Gilmour abgestiegen, scheint seither die großen Hotels nach Frau Jeanne de Bulle abzufragen. Wir haben uns erlaubt, Ihnen ein Hotelzimmer zu besorgen. Hotel Savoy, Zimmer 604. Das ist direkt neben Mrs. de Bulle. Ja, komm in. Jeanne de Bulle? Was wollen Sie? Kommissar Maigret. Berechtigt Sie das einfach, bei den Leuten einzudringen? Sie haben hereingerufen. Vielleicht nehmen Sie Ihre Pfeife aus dem Mund. Oh. Na also. Und wenn Sie mir etwas zu sagen haben, dann machen Sie schnell. Ich wüsste nicht, was die französische Polizei von mir wollen könnte. Besonders hier. Alain ist in London. Um mir das zu sagen, haben Sie den Kanal überquert? Wie war der Name? Ich meine, der Ihre. Kommissar Maigret. Von welchem Revier? Von der Kriminalpolizei. So. Sie suchen einen jungen Mann, der mit Vornamen Alain heißt. Er ist nicht hier. Aber bitte durchsuchen Sie das Appartement, falls Sie das beruhigt. Er sucht Sie. Warum? Das eben möchte ich Sie fragen. Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Tut mir leid. Hallo? Ja, bitte bringen Sie mir einen Scotch. Aber ohne Eis, mit gewöhnlichem Wasser. Danke. Nun? Alain ist der Sohn des Baron Lagrange. Ja, das mag sein. Lagrange ist einer ihrer Freunde. Er besucht sie regelmäßig in ihrer Wohnung am Boulevard Richard Vallas und hat sicherlich auch schon getan, als sie noch in der Rue Notre-Dame wohnten. Sie sind gut informiert. Aber sagen Sie, was hat die Tatsache, dass ich Lagrange kenne, damit zu tun, dass Sie mich bis nach London verfolgen? André Deltail ist tot. Sie meinen den Abgeordneten? Er war doch auch einer Ihrer Freunde. Ich glaube nicht. Gott, wenn ich ihn einmal gesehen habe, dann vielleicht in irgendeinem Restaurant oder Nachtlokal. Er ist ermordet worden. Er wird viele Feinde gehabt haben. Der Mord ist in der Wohnung von François Lagrange begangen worden. Ja, komm in. Der Whisky, Mrs. de Bulle. Danke. Nun, ist das alles? Alain hat sich einen Revolver beschafft, um sie zu verfolgen. Gleich nach ihrer überstürzten Abreise war er in ihrer Wohnung. Was für eine Abreise? Bitte sagen Sie das Wort noch einmal. überstürzten. Nicht einmal Georgette wusste etwas. Sie sind von dem Baron angerufen worden. Allerdings. Er hat ihnen gesagt, was geschehen war, oder sie wussten bereits davon. Lagrange ist verhaftet. Das ist seine Sache. Und was sagt er dazu? Er versucht, den Verrückten zu spielen. Er ist immer ein bisschen verrückt gewesen. Und trotzdem war er ihr Freund? War er ihr Geliebter? Sie sind von einem vollendeten Zartgefühl. War er's? Nehmen wir an, er ist es gewesen. Aber das alles liegt doch mindestens 15 Jahre zurück. Und seitdem machen Sie Geschäfte zusammen. Was für Geschäfte? Haben Sie ihm Geld gegeben? Ist das ein Verbrechen? Viel. Und wofür, Madame? Sie sind sich doch wohl klar, dass ich sehr großzügig bin. Ich hätte Sie schon vor 10 Minuten hinauswerfen können, denn Sie haben kein Recht, mit mir hier ein Verhör anzustellen. Dennoch will ich Ihnen sagen, ein für alle Mal, dass Sie auf dem Holzweg sind. Ich habe den Baron Lagrange gekannt, früher, als er noch gut aussah und einen täuschen konnte. Ich habe ihn später an den Champs-Élysées wieder getroffen und er hat mit mir gemacht, was er mit allem macht. Was meinen Sie damit? Er hat mich angepumpt, weiter nichts. Sein Sohn sucht Sie trotzdem. Ich habe ihn nie gesehen. Er ist seit heute Nacht in London. In diesem Hotel? So. Naja, dann werden wir ja erfahren, was er von mir will. Er ist bewaffnet. Ach. Da soll ich Ihnen wohl noch danken, dass Sie die Güte haben, mich zu bewachen. Noch ist Zeit. Wozu? Zum Sprechen. Eine geschlagene Viertelstunde tun wir das ja schon. Jetzt darf ich Sie aber bitten, mich allein zu lassen, damit ich angezogen bin, falls mich der junge Mann wirklich besuchen will. Danke. Hallo, Mr. Pike. Der Empfangschef erwartet Sie dort, Zelle 1. Oh, danke, Mr. Pike. Hier bitte, kommen Sie. Hallo, hören Sie? Ja. Ich übergebe Ihnen den Angestellten, der darüber Bescheid weiß. Bitte, Sir. Ich glaube, er ist es. Hallo? Ich möchte wissen, ob Frau Jeanne de Bühl bei Ihnen abgestiegen ist. Wer ist am Apparat? Ein Freund von ihr. Möchten Sie sie sprechen? Ich kann sie mit Ihrem Appartement verbinden. Nein, nein. Ihr Schlüssel hängt nicht am Brett. Sie muss also in Ihrem Zimmer sein. Ich nehme an, sie wird gleich herunterkommen. Ich danke Ihnen. Kann ich nicht... Eingehängt. Er ist nicht dumm. Statt überall selbst hinzulaufen, ruft er lieber an. Kann ich im Augenblick etwas für Sie tun? Ja, Mr. Pike, Sie können für mich Mittag essen. Ich will die Eingangstür nicht aus dem Auge lassen. Es wäre mir lieb, wenn Sie sich in der Nähe von der Dame aufhielten, die eben die Treppe runterkommt. Alright, Sir. Sir, Sie werden aus Paris verlangt. Wollen Sie bitte da in der zweiten Zelle sprechen? Ja, danke. Hallo? Sind Sie Chef? Ja, Lucas. Was Neues, mein Lieber? Die Mordwaffe ist gefunden. Sie lag in der Regenrinne unter Lagranges Fenster. Ein kleiner 6,35er Revolver aus Belgien mit den Initialen AD. André Deltal? Ja. Fingerabdrücke? Von dem Ermordeten und Lagrange. Hat sich sonst noch was ereignet? Untersuchungsrichter Rateau hat zweimal angerufen, um zu hören, ob schon Nachricht von Ihnen da sei. Hast du zum Mittag gegessen? Sehr gut, Chef. Siehst du, ich nicht. Lucas, geh in das Haus Boulevard Richard Wallace 7. Die Concierge weiß Bescheid. Sie soll dich zu Georgette führen. Sei vorsichtig, du bist sicher ihr Typ. Denk dir mit ihrem hübschen Vorwand aus, Frau Jeanne de Bühl wieder nach Paris zu locken. Und Rateau soll mir schon einen Haftbefehl für sie ausstellen. Erpressung. Hat sie den alten Lagrange erpresst? Und Deltal wahrscheinlich. Haben Sie den Jungen schon? Er wird mich hoffentlich gleich besuchen. Und dann? Gehe ich endlich essen. Oi. Sir? Bitte ein Glas Bier hier in die Halle. Oh, sorry, Sir, die Bar ist nach 3 geschlossen. Bis 6:30. Ach, das ist aber wirklich sorry. Der Empfangschef möchte Sie dringend sprechen. Na, ich will nach Frankreich. Sir, ja? Ich glaube, während Sie telefonierten, ist Ihr junger Mann gekommen. Wenn Sie erlauben, habe ich den Verdacht, er ist schon auf Apartment 605. Wieso? Ein Zimmermädchen vom 6. Stock hat mir gerade den Verlust ihres Passepartout gemeldet, mit dem man alle Zimmer öffnen kann. Die Mädchen lassen sie beim Saubermachen immer draußen stecken, sodass man leichter... Wo ist der Lift? Bitte, Sir. Sechster Stock, Sir, und dann rechts. Zimmer 604. 605 diesmal. Guten Tag, Sir. Guten Tag, mein Kind. Könnten Sie mir mein Zimmer aufschließen? Ich habe den Schlüssel unten gelassen. Aber selbstverständlich, Sir. Danke vielmals. 605, bitte. Bitte, Sir. So, da bin ich. Ich stelle mich hier ans Fenster, mein Junge. Ich sehe nicht in den Schrank und nicht unter das Bett. Ich weiß, dass du da bist und wir endlich miteinander reden können. Und ich weiß, dass du so intelligent bist, um mir ruhig zuzuhören. Ich will dir auch nichts Böses. Du hast André Deltaille nicht ermordet. Und das mit meinem Revolver ist nicht so schlimm. Im Grunde ist es meine Schuld. Hätte ich mit meinem alten Freund Lourdes nicht noch ein paar Schnäpse getrunken, wäre ich eine halbe Stunde früher zu Hause gewesen und du hättest mir alles erzählt, was du auf dem Herzen hattest. Du wolltest mir die Wahrheit sagen und mich bitten, deinen Vater zu retten. Komm nicht heraus aus deinem Versteck, wir können uns auch so unterhalten. Nur bitte gib auf den Revolver Acht. Hm? Na, was hättest du mir gesagt, wenn wir uns noch in meiner Wohnung getroffen hätten? Du hättest mir von der Leiche berichten müssen. Ich nehme an, du warst am Dienstagabend nicht zu Hause, als Deltaille deinen Vater besuchte. Aber spätestens am Morgen hast du die Leiche gesehen. Da bin ich dir eingefallen, denn du kanntest die Zeitungsausschnitte, die dein Vater sammelte. Und du wolltest mir sagen, ich kenne meinen Vater, er hat nie einen Revolver besessen. Trotzdem wird man ihn der Tat beschuldigen und er wird die Wahrheit nicht gestehen, weil es sich um eine Frau handelt, die er wahrscheinlich sehr unglücklich geliebt hat. Die Frau wäre dann, wie ich sicher glaube, schon im Gefängnis. Jetzt sitzt sie beim Essen und es würde niemandem etwas nützen, wenn sie bei ihrer Rückkehr ins Zimmer getötet würde. Sie kann aber gleich zurückkommen und deshalb wäre es gut, wenn du jetzt unter dem Bett hervorkämst. Es wäre auch gar nicht prächtig, wenn uns die Dame so fände. Du unter dem Bett und ich in ihrem Schlafzimmer, Pfeife rauchend. Na, na komm schon. Na? Oh, gut, mein Junge. Komm, gib mir meinen Revolver wieder. Danke. Meinst du nicht, dass es besser so ist? Ja. Warum machen Sie das alles? Was alles? Sie wissen es ganz genau. Vielleicht, weil ich meinen Vater auch sehr lieb gehabt habe. Oder weil meine Frau sich so große Sorgen um dich machte. Komm, jetzt gehen wir in mein Zimmer. Dort kannst du dich waschen. Hast du einen Kamm? Nein. Dann nimm meinen. Er ist sauber. Ein frisches Hemd kann ich dir nicht geben. Meine sind dir zu groß. Ich habe in dem hier schlafen müssen. So kann ich, glaube ich, nicht ins Restaurant. Weißt du, wir werden uns hier was Ordentliches herbringen lassen. Isst du gern Hummer? Ja, Herr McRae. Ja? Na, da wollen wir uns einen Hummer leisten. Und früher ordentlich hors d'oeuvre. Was trinken wir denn? Ich trinke nicht. Was, nie? Nein. Meine Güte. Den Kellner bitte nach 604. Hast du eine Freundin? Nein. Warum nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist nichts für mich. Herein! Sie wünschen? Bitte bringen Sie uns zweimal hors d'oeuvre in einer hübschen Auswahl. Und zweimal Hummer, ja? Dazu einen leichten französischen Weißwein. Und dann geben Sie dem Empfangschef diesen Zettel mit meiner Pariser Nummer. Man möchte das Gespräch hier herauflegen. Alain. Ja, Herr McKay. Du hast doch ein Passepartout gefunden, nicht? Wie es die Zimmermädchen haben. Ja, hier ist es. Ja, hier. Das geben Sie doch bitte auch dem Empfangschef. Ja, Sir. Danke, Herr McKay. Na, mein Junge, komm, setz dich mal hierher. Denk dir, wir sind bei mir zu Hause und du bist gekommen, um mir alles zu sagen. Ja. Wo ist mein Vater? Im Polizeikrankenhaus. Er ist sehr krank. Ja, er ist sehr krank. Und besonders jetzt, nachdem das passiert ist. Er hat es immer so schwer gehabt, weil er sich um uns kümmerte, statt seinen Geschäften nachzugehen. Und er hatte nie Glück. Er hat immer einen Haufen von Ideen, aber man glaubt ihm nie, obwohl er recht hat. Denn später dann haben andere dieselben Ideen und denen glückt es und sie werden reich. Ja, ich verstehe. Was sagst du denn? Ob sie kommt drüben in ihr Zimmer. Woher kennst du Frau de Bull? Ich bin meinem Vater oft nachgegangen. Zum Boulevard Richard Wallace? Ja, auch zu ihrer früheren Wohnung. Sie hat Vater auf dem Gewissen. Ich glaube, er hat sie vor vielen Jahren einmal heiraten wollen. Aber sie hat ihn an der Nase herumgeführt. Wahrscheinlich. Diese Frau erpresste Vater. Geld konnte sie von ihm nicht bekommen, also musste er für sie Geld eintreiben, von ihren anderen Opfern. Und sie ließ ihm dann immer einen kleinen Rest. Woher weißt du das? Ich habe es zufällig entdeckt. Eines Abends kam ich zu Vater ins Schlafzimmer, weil ich ihn um etwas bitten wollte. Und da sah ich, wie er viel Geld unter seinen Hemden im Schrank versteckte. Am nächsten Morgen ging er zu der Frau. Und dann war nichts mehr da, nur noch kleine Scheine in seinem Schubfach. Und so war es dann jedes Mal. Jetzt! Was jetzt? Jetzt ist sie zurückgekommen. Hättest du geschossen? Ja. Warum? Darum. Es gibt keine Gerechtigkeit. Ach, doch. Es gibt eine Gerechtigkeit. Und sie tut, was sie kann. Sie kann zum Beispiel immer noch vergessen, dass du meinen Revolver geklaut hast. Das geht ja nur uns beide an, nicht? Und so wirst du höchstens ein paar Monate abbummen müssen, weil du dem guten Mann aus der Provinz auf der Rue Maubeuge die Geldtasche abgejagt hast. Leider mit vorgehaltenem Revolver. Er war nicht geladen. Stimmt das? Ich hatte solche Angst, ich hatte vorher die Munition herausgenommen. Ich brauchte doch Geld, um nach London zu kommen. Warum hast du sie nicht getötet, als sie in den Zug stieg? Ich hab's nicht gewagt. Wenn du es dort nicht gewagt hast, hättest du erst recht nicht in ihrem Zimmer auf sie geschossen. Doch, es geht ja so schnell. Ich hab's ja gesehen. Du warst dabei, als dein Vater... Ich war im Kino. Das heißt, ich sollte gehen. Jetzt weiß ich, warum. Aber ich bekam keine Karte mehr und so bummelte ich nur ein bisschen durch die Straßen und ging dann wieder heim. Nur weil die beiden Männer so schrien, haben sie mich nicht gehört. Sie schrien? Sie bedrohten sich gegenseitig. Auch André Deltay war in die Hände dieser Frau geraten. Sie muss ihm auf einiges gekommen sein, womit sie seinen Ruf in der Hand hatte. Und wieder schickte sie meinen Vater vor, um Deltay zu erpressen. Als ich kam, hörte ich, dass Vater von ihm eine sehr hohe Summe verlangte. Deltay schrie, dann müsse er sich erschießen. Mein Vater schrie zurück. Ein Knall. Dann schlug etwas zu Boden. Und ich hörte meinen Vater weinen und immer wieder flüstern. Schlagen Sie mich nicht, schlagen Sie mich nicht. Ich will nicht, dass man mich schlägt. Ich lief wie irrsinnig vor Angst weg und kam die ganze Nacht nicht nach Hause. Am Morgen fand ich dann im Abstellraum... im Koffer. Die Leiche Deltays. Aber ich konnte mit Vater nicht sprechen, ich konnte nicht. Auch war Dr. Pardon bei ihm. Und da lief ich zu Ihnen. Ja, und da bist du jetzt endlich angekommen, mein Junge. Ich danke dir, dass du mir alles erzählt hast. Ich glaube dir. Was werden Sie jetzt tun? Ich werde meinen Bericht abgeben. Vielleicht hilft er deinem Vater. Und dann geht mich das Ganze nichts mehr an. Vor allem aber werde ich mich um dich kümmern. Hallo? Ja, Frau Maigret, ich bin's. Ich will, dass du gut schläfst heute. Ich habe ihn, den Jungen. Und meinen Revolver. Sie hörten Maigret und sein Revolver nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Georges Simenon, für den Funk eingerichtet von Gerd Westphal, mit Paul Dahlke, Traute Rose, Otto Brüggemann, Anton Reimer, Elfe Gerhard, Michael Lenz, Helene Vita, Lies Verhoeven, Rolf Beusen, Reinhard Glemnitz, Klaus W. Krause und anderen. Musik Herbert Jartschik. Ton und Technik Günter Hildebrand, Josef Seber und Angela Veit. Regie Heinz-Günther Stamm.